hast schon völlig blind. Die Tränen sind die einzigen Zeugen, dass ich selbst noch existiere. Nahe dem letzten Schritt, doch etwas hält mich hier.